Religion. Juden und Muslime können nicht miteinander? Ein Vorurteil. In Bern fand diese Woche eine Seder-Feier im Rahmen des jüdischen Pessachfestes statt, wo jüdische, muslimische und christliche Gläubige miteinander feierten. Organisiert vom Verein National Coalition Building Institute, NCBI, das den Dialog zwischen Juden und Muslimen stärken und Brücken bauen will. Deborah Suter war für uns dabei. In der Seder geht es um Fragen stellen und lernen über die Geschichte. Fragen stellen und aus der Geschichte lernen, darum geht es am Sederabend, sagt Ron Holbright vom Verein National Coalition Building Institute, NCBI. Am Sederabend wird nämlich die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erzählt. Diese alte Fluchtgeschichte wird hochaktuell, gerade wenn etwa muslimische Asylsuchende mit am Tisch sitzen. So wie an diesem Abend im Saal der jüdischen Gemeinde Bern. Noemi Knoch ist Gemeindemitglied und eine der Initiantinnen des Projektes Respect, das vom NCBI getragen wird und solche Feiern organisiert. Die 21-Jährige sagt: Wir haben das Thema von unserem Respect-Seder mit der Überschrift gewählt, denn ihr seid selbst Fremde gewesen, was ein Zitat ist aus dem 3. Buch Mose. Und in die heutige Situation viele Menschen hineinspricht. Bei Respect-Feiern werden muslimische oder jüdische Feiertage gemeinsam erlebt, eben etwa ein jüdischer Sederabend. Das gemeinsame Feiern eines Festes ist etwas anderes als eine, plump ausgedrückt, sture Dialogveranstaltung. Das heißt, wir sitzen nicht in einem Kreis, sondern wir sitzen an Tischen, wir haben unsere Gesprächspartner und wir lernen uns dadurch besser kennen. Und das besser kennenlernen ist extrem wichtig, um die Offenheit zu fördern und um Missverständnisse abzubauen, die einfach auf Unwissen beruhen, weil wir einander nicht kennen und keine Begegnungsmöglichkeiten haben. Gemeinsame Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Respect, das Projekt heißt im Untertitel auch Muslim- und Judenfeindlichkeit gemeinsam überwinden. Noemi Knoch ist überzeugt, dass der Dialog zwischen muslimischen und jüdischen Menschen sehr wichtig ist. Genauso denkt Muwaid Memeti, der Sohn von Imam Mustafa Memeti vom muslimischen Verein Bern. Er sagt: Es schafft Ängste ab, denke ich, und schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist gerade in diesen Zeiten extrem wichtig. Vertrauen, Transparenz schaffen, auch darüber, was an diesem Feiertag eigentlich gefeiert wird. Einige der Besucher und Besucherinnen an jenem Abend in Bern waren noch nie an einem Seder dabei. Zum Beispiel 4 asylsuchende Männer aus Syrien, die erst seit kurzem in der Schweiz sind. Das traditionelle und symbolreiche Sederessen finden sie vor allem komisch. Den Meerrettich etwa, der die Bitterkeit des Sklavenlebens in Ägypten unter dem Pharao repräsentiert, oder Charoset, ein Apfel-Zimt-Nuss-Gemisch, das für den Lehm steht, aus dem die Juden Ziegelsteine herstellen mussten. Wir haben die Radiesli hier und Karpas und die Petersilie. Und das ist ein Symbol für Frühling. Und man dünkt es. Es gibt Salzwasserbecher an ein paar Tischen. Der Sederabend folgt einem ganz bestimmten Ablauf, der in der sogenannten Haggadah festgehalten ist. Die Haggadah ist ein Büchlein für den Vorabend vor Pessach, in dem Gebete und Handlungsanweisungen stehen, Lieder und eben die Geschichte, wie Moses sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Diese Geschichte ist nicht nur eine Fluchtgeschichte, wie der Rabbi der jüdischen Gemeinde Bern betont. Im Kern geht es um Befreiung und Erlösung, sagt er. An den Tischen diskutieren die insgesamt 50 Personen darüber, welche Erfahrungen sie mit Fremdsein, mit Flucht gemacht haben. Mit dabei ist auch die 21-jährige Ghazal Sultan. Sie ist vor 3 Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet und sagt: Diese Geschichte von Pessach, das fasst mich schon an, weil ich lebe so ähnliche Geschichte, wo ich in ein ganz anderes Land lebe. Meine Geschichte ist sehr ähnliches, das in Syrien mit diesem Krieg, was vor allem tut mich ziemlich sehr weh, aber trotzdem, ich kann nicht etwas dagegen machen und einfach, ich habe die Hoffnungen und die Wünsche an alle, die in Syrien sind. Nebst den Parallelen zu ihrer persönlichen Geschichte hat Ghazal Sultan weitere Ähnlichkeiten entdeckt. Beim Essen insbesondere, bei diesem Koscher-Essen, es ist sehr ähnlich zu dem Halal-Essen, aber ist sehr streng, mehr als die muslimische Essen. Und ich finde das sehr überraschend, weil ich habe gar nicht gedacht, dass es so ähnlich ist, zum Beispiel. Und fast jeder Vers, was im Taurat steht, steht auch im Koran, wie auch genau in der Bibel. Vor allem die alle drei Religionen sind fast dieselbe. Die Gemeinsamkeiten der Religionen entdecken, das will das Projekt Respect. Auch die Gemeinsamkeiten aufzeigen, die sich in den heiligen Schriften des Judentums, des Christentums und des Islam finden lassen. Nicht auf das Trennen der Epochen. In Zeiten von Flucht und Angst vor Terror eine wichtige Botschaft. Die Reportage vom Respect Seder von Deborah Sutter.